Unter Schnee. Hörspiel von Ulrike Ottinger. Komposition Yumiko Tanaka. Inzwischen hat man auch im Tempel alles für die Neujahrsfeierlichkeiten vorbereitet, denn man erwartet viele Gäste. Eine Besonderheit dieser Gegend ist, dass die Wege nicht nur mit Schneeschaufeln, sondern auch mit dem warmen Grundwasser vom Schnee befreit werden. Dafür werden viele kleine Springbrunnen inmitten der Straße angebracht, weshalb man sie nur barfuß oder mit hohen Fischerstiefeln überqueren kann. Tempelkinder bauen den heiligen Berg Fujisan, den sie mit Zweigen und roten Beeren schmücken. Sie opfern ihm kleine, aus Schnee geformte Speisen, über deren Würzung mit Fisch, Soja oder Pflaumenessigsoße sie sich nicht einigen können. Aus Schnee haben sie sich kleine Schlösser mit Wällen und Türmen gebaut. Aus der Küche bringen sie Pfannen und Töpfchen, um im Schneehäuschen, das sie mit Matten ausgelegt haben, zu kochen. Zusammen mit ihrem fuchsähnlichen Hündchen Poppu sitzen sie am Feuer und rösten Reisbällchen, von denen sie ein wenig für die Götter opfern, bevor sie selbst essen, was Poppu kaum erwarten kann. Es schneit, es schneit und hört nicht auf. Berge und Felder tragen Baumwollmützen aus Schnee. An den Bäumen blühen Schneeblumen. Kurz vor Mitternacht hat sich eine große Menschenmenge vor dem Tempel versammelt, denn alle wollen zu denen gehören, die selbst einen der 108 Glockenschläge ausführen dürfen. Die alte, für ihre Größe und Schönheit bekannte Glocke hängt in einem überdachten und festlich mit heiligen Strohseilen geschmückten Holzschrein. Der Abt und ein hoher Mönch versetzen unter feierlichen Gebeten einen mächtigen Holzbalken in Schwingung und die ersten Glockenschläge ertönen. Dann folgen der Reihe nach die erwartungsvollen Gläubigen. Jeder Schlag sühnt die Verfehlungen und das Ungemach des vergangenen Jahres und gewährt einen unbeschwerten Beginn des neuen, im Zeichen des Drachen stehenden Jahres. Inzwischen hat Yuki Onna, die Schneefrau, die List der schönen Füchsin bemerkt und betritt, in einen eiskalten Schneewirbel gehüllt, unter wütendem Sturm gebraust den Raum. Das Feuer erlischt und selbst auf dem Fuchskragen bilden sich Eiskristalle. Die Füchsin schlägt mit ihrem Fuchsschwanz Feuer, dass es nur so sprüht. Und ihr rotglühender Atem entfacht das Feuer aufs Neue. So geht der heftige Kampf zwischen der Schneefrau und der Fuchsfrau lange hin und her. Als sie erschöpft einsehen müssen, dass keine gewinnen kann, da sie gleich stark sind, verlegen sie sich aufs Verhandeln. Yuki Onna, die Schneefrau, hat sich in den hübschen, jungen Studenten Mako verliebt und ihm mit ihrem Eishauch das Bewusstsein geraubt, um ihn in ihren Schneepalast zu entführen. Aber die schöne Füchsin, die den jungen Gelehrten Takeo begehrt, hat sich des bereits erstarrten Körpers Makos bedient, um sich in eine liebreizende Hofdame der Edo-Zeit zu verwandeln. Dies war ja auch gelungen, bis die Schneefrau dahinter kam und die Verwandlung just in dem Augenblick stoppte, als der Kopf an der Reihe war. So war der Fuchskopf mit den zwar ausdrucksvollen Augen geblieben, aber er störte doch die menschliche Erscheinung und darauf kam es ihr ja an. Denn sie wollte ihren Geliebten mit seiner Vorstellung von Anmut und Liebreiz verführen. Die Schneefrau, welche sich jedes Mal bei ihrem Erscheinen mühelos aus einer glitzernden Schneewolke in schönster Pracht entfaltet, lacht spöttisch über das Hindernis, das sie ihrer Rivalin in den Weg gelegt hat. Die Füchsin verlegt sich aufs Bitten und als nichts hilft, vergießt sie bittere Tränen. Unter Schluchzen fleht sie die Schneefrau an, ihr die den Menschen gegönnte natürliche Frist für das Zusammenleben mit dem geliebten Takeo zu gewähren. Bei seinem Tod, so verspricht sie, würde sie ihre Fuchsgestalt wieder annehmen und den Körper des jungen Mako freigeben, den Yuki Onna dann glücklich in ihren Schneepalast führen könne. Yuki Onna ist durch den großen Liebesschmerz der Füchsin etwas besänftigt, fürchtet jedoch ihre List. Sie verlangt ein Pfand als Sicherheit und auch die unabsehbare Frist bis zum natürlichen Tode des jungen Gelehrten Takio will sie nicht akzeptieren. So lange kann ich auf meinen Bräutigam Mako nicht warten. In ihrer Verzweiflung gibt ihr die Füchsin ein über und über mit kostbaren Rubinen verziertes Kästchen als Pfand und spricht: Wenn du es öffnest, wird mein Geliebter sterben und dein Geliebter wird frei sein, aber versprich mir, es nicht vor dem Jahr des Schafes zu tun, das ist in 3x12 Monden. Hai. Wakarimashita. Die Schneefrau verspricht es, nimmt das Kästchen und verschwindet, wie sie gekommen war, in einer Schneewolke. In demselben Augenblick erwacht Takio aus seiner Ohnmacht, immer noch gekleidet wie ein gelehrter Jüngling der Edo-Zeit. Vor seinen Augen sitzt halbliegend eine Dame der Hofgesellschaft in einem roten, mit Schneeblüten übersäten Kimono. Mit verführerischer Geste ihrer zarten, weißen Hand nimmt sie ganz langsam den Fächer vom Gesicht, welches von nie gesehenem Liebreiz ist. Die zweite Verwandlung ist der Füchsin aufs Beste gelungen. Und im Bewusstsein ihrer unwiderstehlichen Schönheit erhebt sie sich, um für Takio zu tanzen. Auf ihr Zeichen erscheint eine Shamisen-Spielerin und begleitet den Tanz der schönen Füchsin mit einem alten Geisha-Lied. Ihr wertvolles und sehr altes Instrument ist mit Hundehaut bespannt und aus dem Holz des Kaki-Baums gefertigt. Selbst wenn ich in die siebente Hölle kommen sollte, dich begehre ich im Wachen und im Träumen. Es hört nicht auf zu schneien und so beginnt der erste Tag im Jahr des Drachen für die Reisbauern wie immer. Sie müssen ihre Strohdächer vom Schnee der vergangenen Nacht befreien. Als die Fuchsfrau am Neujahrsmorgen erwacht, blickt sie zärtlich auf den neben ihr ruhenden Geliebten. Sie weiß, dass sie ihre Liebe nur in der Vergangenheit leben darf Und so beginnt das verwandelte Paar seine Reise durch die alte Zeit, wobei ihnen die Gegenwart immer wieder begegnet. Takeo trägt den für die Gegend typischen Strohumhang und einen großen Schneehut aus Stroh. Den Schirm hält er gegen den unablässig fallenden Schnee über seine in einen mit rötlichem Pelz besetzten Brokatmantel gehüllte Geliebte. Trotz des hohen Schnees kommen sie gut voran. Ihre erste Rast machen sie bei einem mit Eiszapfen behangenen Felsen, hinter dem sich der Schrein der leichtsinnigen Forsitzie verbirgt, einer Göttin, die sie um Schutz bitten. Im Innern entzündet die Fuchsfrau heimlich mit ihrem Atem die Lichter. Und Takeo opfert vom mitgebrachten Reisschnaps. Sie ziehen am Hof vom Dach herunterhängenden Glockenseil, klatschen zweimal in die Hände und verbeugen sich. Als sie ihre Wanderung fortsetzen, begegnen ihnen drei Reisbauern. Für die heiligen 12 Berge, auch Götter der großen Helligkeit genannt, haben sie einen Schrein aus Schnee mit dazugehörigem Tisch geformt, auf den sie ihre Opfergaben, Reis, Sake und Fisch stellen. Auf Standarten aus Bambusstäben mit Reispapier bespannt, sind Botenpferde gemalt, die ihre Opfer den Berggöttern überbringen sollen. Auch Pfeil und Bogen im Miniaturformat stecken im Schnee. Sie werden herausgezogen, um ein Abwehrritual gegen die reispickenden Vögel zu zelebrieren. Jeder schießt einen Pfeil in Richtung des Berges ab und ruft: O unser Berggott, schütze uns und unsere Ernte. Böser Vogel, zieh nach Westen, sonst schießen wir auf dein Auge, du Rabe. Es dämmert bereits, als ihre Kinder in den nur im Schneeland getragenen Strohkapuzenmänteln und Lampions in der Hand im Gänsemarsch auftreten. Singend steigen sie auf eine hohe, aus Schnee gebaute und mit Treppen versehene Pyramide, den Vogeljagdturm. Auf die Plattform haben sie 4 Bambusbäumchen gesteckt, die durch Weiheseile miteinander verbunden sind. Vögel jagen, den Kopf abschneiden, den Kopf salzen, in diesen Turm legen, unter den Bauchnabel legen der alten Frau von der Insel Sado. Von wo hat man den Vogel vertrieben? Von Shinano, mit den Reisigbesen vom Klo haben wir ihn vertrieben. Der Vogel des Reisigs, der Vogel des Ahorns, flieg auf, los, los! Welcher Vogel hat die neue Rispe gestohlen von meinem guten Reisfeld? Die Spatzen haben sie gefressen, die Spatzen, die Vögel aus Suwa. Der Mann mit der Glatze an meiner Hintertür. Ein Dickicht, drei Bambus, drei Bäume. Eine Grasmücke zwitschert. Flieg auf, los, los. Beim Refrain stimmen Taki und die Fuchsfrau übermütig ein und nehmen das, ich weiß nicht wie vielte Schälchen vom angebotenen Reiswein, bevor sie weitergehen. Im tiefen Schnee wird der Weg immer beschwerlicher. Und auf einer vom Wind hin und her schwankenden Hängebrücke werden sie vom Sturm fast in die tiefe, völlig mit Eiszapfen bedeckte Affensprungschlucht getrieben. Sie wirbeln wie in einem Tanz aneinander vorbei, vor und zurück. Sie blicken in den Abgrund. Auf einem völlig mit Eis bedeckten Felsvorsprung inmitten des tosenden Wasserfalls sitzt ein nackter Asket. Sie hatten von der Winteraskese besonders frommer Mönche gehört, aber bei diesem Anblick stockt ihnen der Atem. Der Fuchsfrau schwindelt. Außerdem machen die eleganten, aber ungewohnten Getas ihre Schritte unsicher. Als sie die Brücke endlich überquert haben, lehnen sie sich haltsuchend aneinander. Besorgt blicken sie auf das vor ihnen liegende, hoch aufragende Zwölf-Berge-Massiv, das sie morgen überqueren müssen. Auf seinen von funkelndem Schnee und eisbedeckten Gipfeln thronen die Götter der großen Helligkeit, gegen jeglichen Frevel geschützt von Dämonen in schrecklicher Gestalt. Sie sitzen wie Wächter auf den schroffen, bizarr geformten Felsenspitzen, jederzeit bereit, ihre furchtbaren Waffen, Sturm, Schneelawine und Steinschlag auszulösen. In den weit verzweigten, hallenartigen Höhlen im Bergesinnern vermutet man den Eispalast der Schneefrau, den noch kein Lebewesen zu Gesicht bekam. Zumindest hat nie jemand davon berichtet. Die Füchsin überlegt, ob es ratsam sei, die Schneefrau bei ihrer Wanderung durch dieses kältestarre Reich voller Gefahren um Hilfe zu bitten. Oh,